Yavaş ye. Ich bin Zeta. Assalamu alaikum. Ich wollte nur Bescheid sagen, ja? Hab alles fit gemacht. Alles ist klar. Bis nachher im Club. Boss ist Boss. Das ist Boss. Okay. Yeah. Junge, ich bin wieder da. Yeah. Okay. Was ist das schon mal? Was tun? ESA. Ich geh mit Sonnenbrille, Lederjacke in den Club. Man schlag an jeden Kanaken aus meiner Hood. Lichter funkeln im Dunkeln und Asche ist am Tisch mit Shisha. Es gibt Salam, Bruder, wir zerbrechen Kiefer. Halt dich lieber nieder, du bist viel zu lieber Dealer. Damals war ich mieser Spieler, heute ist es lieber wieder Chiller in der Villa, Killer. Ich will Koffer mit Papieras und dann hin und wieder zu MTV oder Viva, Digga. Das ist Soul Liga. Ich chille ab im VIP wie ein Koks-Dealer. Asche raus und Koks-Fieber. Und ich zieh mir diese Lines, bis ich eintauch. Ein Hauch grün und ich scheiß drauf, gleich raus. Magazin rein, ich ticke ab und seh rot. Und es schießt ein Sicherheitstyp mit MP5. Das ist ein Überfall, guck, wir sind überall. Guck, wir sind unnormal, yeah. Ihr habt keinen Plan. Von Ninja. Guck mal an die Bitches. Seid nur scharf. Ich zerballer dich jetzt mit der Glock. Ich bin immer noch der Opfer. Fick deinen Kopf. Ihr habt keinen Plan. Von Ninja. Seid nur scharf. Ich zerballer dich jetzt mit der Glock. Ich bin immer noch der diesmal Chef. Ich steige aus der Mama raus und seh den Siebner vor dem Club. Alles sieht nach Rissa aus, ich bleibe locker, alles cool. Und wieder heißes dicke Koffer, lila Scheine für den Bett. Ne Kiloweise Kokain und wieder Schwanz für alle Ladies. Ich hol Garage aus Kofferraum und zieh die weiße Weste an. Ich laufe durch Parade, sie für Ficke. Alle Bodyguards auf der Straße oder Disco, Sonnenbrille immer an. Girlies Kette glätzt wie immer Champion, ein wahrer Mann. Das ist meine Ghetto-Story, Ghetto-Story in der Club. Weiße Linie durch die Nase, alle Bitches tanzen nackt. Ich überfalle jede Pussy, oh, ich meine jeden Club. Definiere meine Beats und schau wie jede Schlappe guckt. Ich frage mich jetzt immer noch, wo bin ich hier denn in dem Puff? Warum brennen Lichter rot? Was zum Teufel ist hier los? Du fragst dich, was ist Boss? Und ich sag dir, das ist Boss. Pumpe euch mit voller Blei und marschiere aus dem Haus. Ihr habt keinen Plan. Von Ninja. Guck mal an die Bitches. Seid nur scharf. Ich zerballer dich jetzt mit der Glock. Ich bin immer noch der Opfer. Fick deinen Kopf. Ihr habt keinen Plan. Von Ninja. Seid nur scharf. Ich zerballer dich jetzt mit der Glock. Ich bin immer noch der Fick deinen Kopf. Ihr habt keinen Plan. Von Ninja. Guck mal an die Bitches. Seid nur scharf. Ich zerballer dich jetzt mit der Glock. Ich bin immer noch der Opfer. Fick deinen Kopf. Ihr habt keinen Plan. Von Ninja. Guck mal an die Bitches. Seid nur scharf. Ich zerballer dich jetzt mit der Glock. Ich bin immer noch der Opfer.